Straße. Ich bin back, kloppt! Edgar Wasser, Gummizelle, Ärmel auf dem Rücken festgebunden, ein paar bunte Pillen und ich will ja Texte schreiben. Doch die netten Ärzte meinen, des Kugelschreiber ne Gefahr in meinen Händen sein. Wände voll Fäkalien sind da wohl eine gute Lösung. Ich schreibe Reime mit meiner Scheiße, das ist doch Hip-Hop, das ist doch Hip-Hop. Oder hab ich da was falsch verstanden? Sein Innerstes in Worte zu fassen und so ein Schwachsinn? Guck sie ruhig länger an, die kotverschmierte Zellenwand. Ehrlich, Mann, das ist doch der Shit, den du liebst. Miami gibt mir den Beat durch ein paar Gitterstäbe, ganz okay. Doch ich hätte lieber paar spitze Gegenstände, um mein Innerstes nach außen zu tragen. Aber der Beat ist auch okay, der Beat ist auch okay, okay? Elektroschocktherapie, Narkose, Spritze, Gruppensitzung. Nach dem Essen ein paar Texte schreiben, this is Hip-Hop.